Luft und der zarte Schmelz. Ich schnupper daran und mir gefällt's, denn ich bin süchtig nach Schokoladengenuss, nach Kakaobutter und Schokokuss. Doch ein Problem macht mir Verdruss. Ob Crisp oder Nougat, ob Creme oder Nuss, oft hab ich die Wahl zwischen beidem und kann mich doch nicht entscheiden. Ich hab die Wahl zwischen beidem und kann mich nicht entscheiden. Rieche Duft Avancen. Wie gerne würde ich mich entschließen und ließe ihn über die Zunge fließen. Den großen Wein mit Bouquet. Aber wenn ich dann die Flasche daneben sehe, dann hab ich die Wahl zwischen beiden und kann mich so schwer entscheiden. Ich hab die Wahl zwischen beiden. Blond oder braun, sportlich, charmant und hübsch anzuschauen. Ob groß oder klein oder intelligent, ob schlank, erfolgreich und stets präsent. Doch bei Frauen kann ich mich leicht entscheiden.